Моя тема, она продолжается как раз в серии «Победа. Жизнь в победе». Also mein Thema wird weiterhin sein aus der Predigtserie «Жизнь Leben в победе». Leben im Sieg. Скажи «Победа». Sag ein Sieg. Sieg. Еще скажи. Sag nochmal Sieg. Okay. И тема называется «Победа в простоте» или «Через простоту». Und das Thema heißt «Das Leben im Einfalt» oder «Das Leben durch die Einfalt». Скажи еще «Простота». Sag nochmal, einfach, Einfalt. Простота. Einfalt. Einfalt. Ага. И есть такое слово немецкое, Einfaltspinsel, да? Mm-hmm. Es gibt so ein Wort, Einfaltspinsel, aber das ist eher negativ gemeint. Okay, но это как бы негативно, да? Вот есть такой простачок, говорят. Also man sagt so ein Einfaltspinsel. Pinsel, да. Ein Pinsel. Ой, только такой простой. Also der ist so ziemlich einfach. Но в этой простоте есть как раз красота. Aber genau diese Einfalt ist diese Schönheit И в ней есть победа. Und da drin steckt der Sieg. Я прочитаю как раз об этом 2 Коринфянам 11 глава 3 стих. Ich möchte das genau aus dem 2. Korinther vorlesen, aus dem Kapitel 11, Vers 3. И Павел здесь говорит: «Я боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Okay, услышь это сейчас. Hör das jetzt bitte raus. Простота во Христе. Also Einfalt in Christus. Это твоя победа. Das ist dein Sieg. Эй, это секрет победы. Das ist das Geheimnis des Sieges. Если ты потеряешь простоту, которую Бог дал тебе. Also wenn du diese Einfalt verlierst, die Gott dir gegeben hat. Если мы потеряем простоту, которая есть в Библии. Wenn wir diese Einfalt verlieren, die in der Bibel ist. Тогда мы потерпели поражение. Dann haben wir die Niederlage erlitten. И дьявол пытается все усложнять. Und der Teufel versucht alles schwieriger zu machen. Он делает все сложнее в нашей вере. Alles schwieriger in unserem Glauben. Он пытается превратить твою веру, детскую веру, в религию. Er versucht dein Glauben, also deinen kindlichen Glauben, in Religion zu verwandeln. И сделать все таким сложным. Und alles so kompliziert zu machen. И он знает, что если ты потеряешь простоту, ты потеряешь радость. Und er weiß, wenn du die Einfalt verlierst, dann verlierst du auch die Freude. Ты потеряешь эту Begeisterung du для verlierst Господа. Diese Begeisterung für den Herrn. И тогда ты потерпел поражение. Und dann hast du die Niederlage erlitten. И вот апостол Павел, он боится. Und der Apostel Paulus macht sich hier Sorgen. Он боится за христиан, которые уже приняли Евангелие. Also er macht sich Sorgen um die Christen, die schon das Evangelium angenommen haben. Что они станут религиозными. Dass die religiös werden. Что они станут людьми, которые будут просто делать обряды. Dass sie zu Menschen werden, die nur einfach nur Bräuche vollziehen werden. Какие-то такие религиозные обряды. Also solche religiöse Bräuche. И он боится этого. Und er hat Angst davor. Говорит, сохрани вас Господь. Er sagt, bewahre euch Gott davor. Потому что дьявол пытается повредить наши мысли. Denn der Teufel versucht unsere Gedanken zu beschädigen. Умы повредить. Er sagt, dass er versucht die Gesinnungen zu verderben. В том, что тебя лишит простоты сатана. Um deine Einfalt dir wegzunehmen. Okay. У религии все сложно. Denn in der Religion ist alles kompliziert. А у Иисуса все просто. Und bei Jesus alles einfach. Okay, услышь это. Hör das bitte jetzt raus. Religion все усложняет. Also Religion oder? Ja? Да. Also Religion. Все Religion. Сложно делать. Also das macht alles kompliziert. Ты приходишь в какой-то религиозный храм. Also du kommst in irgendein religiöses Tempel, religiösen да. Tempel. И ты не знаешь, где встать. Und du weißt nicht, wo du dich hinstellen sollst. Ты не знаешь, куда свечку поставить. Du weißt nicht, wo du deine Kerze hinstellen sollst. Ты не знаешь, как креститься правильно. Du weißt nicht, wie du dich kreuzigen sollst, ob das richtig oder falsch Это ist. Это так важно знать, слева направо Denn или. Denn es ist so wichtig, ob das von links nach налево. Rechts oder von rechts nach links ist. Не дай Бог двумя пальцами. Und wehe dir, dass du das mit zwei Fingern machst. Ты уже все, попал в ад. Dann bist du schon in die Höhle gelandet. Да, это так сложно все. Und es ist alles so kompliziert. А Христос, он простой. Aber Christus ist einfach. Amen. Христос, он говорил так все просто. Denn Christus hat alles so einfach gesprochen. Его понимали и дети, и взрослые. Ihn hat verstanden die Kinder und auch die Erwachsenen. Amen. Amen. И он никогда не говорил таких речей. 33 шага ко спасению. Er hat niemals solche Reden gehalten, 33 Schritte zum Sieg, zur Rettung. 10 ступеней к святости. Also 10 Treppen zu der Heiligkeit. Как открыть третий глаз? Wie kann man das dritte Auge öffnen? Иисус никогда такие глупости не говорил. Also Jesus hat niemals solchen Unsinn geredet. Amen. Amen. И слова Христа, они были не религиозными. Und die Worte von Jesus, die waren nicht religiös. Он говорил нормальным языком. Er hat ganz normale Sprache geredet. Его слушали и понимали рыбаки и учителя. Man hat ihn gehört und verstanden sowohl Fischer wie auch Lehrer. Amen. Amen. Даже какие-то вот такие проститутки, они слушали и они радовались его. Auch die Prostituierten haben ihn gehört und haben sich gefreut. А фарисеи, религиозники слушали и злились. Aber die Pharisäer und die religiösen Menschen, die haben ihn zugehört und haben sich furchtbar geärgert. Потому что они не понимали Иисуса. Denn sie haben Christus nicht verstanden. У них уже был поврежденный разум. Denn ihr Gesinnung war bereits verdorben. Они уже имели поврежденный религией разум. Also sie haben schon eine verdorbene Religion. Durch die Religion verdorbene Gesinnung bekommen. Да, религия, она повреждает твой разум. Denn die Religion, die verdirbt deinen Verstand. Nein, sie macht kaputt. Also sie macht das kaputt. Не просто verdorben, nein. Also sie macht alles kaputt. Das ist alles okay. Durcheinander. И религия, она требует на богослужениях особый язык. Und die Religion, sie erfordert bei den Gottesdiensten eine bestimmte Sprache. Определенные песни. Bestimmte Lieder. Определенный стиль молитвы. Bestimmtes Stil des Gebetes. Господу помолимся. Oh Herr, wir beten dich an. Братья и сестры. Brüder und Schwester. Так сказано в Святом Писании. So ist es geschrieben in der Heiligen Schrift. И все такие сложные, такие все. Und alle sind so kompliziert. Все такие святые, такие. Alle sind so heilig. Все такие печальные. Alle sind so ультра траурig. И если религиозник, он слышит какие-то слова такие странные в церкви, анекдот, например. Und wenn so ein religiöser Mensch zum Beispiel in der Gemeinde einen Witz hört, он говорит, нельзя говорить анекдот в церкви. Er sagt, man darf keine Witze in der Gemeinde erzählen. Вообще смеяться в церкви это грех. Überhaupt zu lachen in der Gemeinde ist eine Sünde. Ты слышал об этом, да? Hast du das schon mal gehört? Нельзя в церкви смеяться. Also man darf nicht in der Gemeinde lachen. Эй, даже вот религия, они религия везде одинаковая. Also die Religion ist überall gleich. Знаешь, она всегда с проблемами в башке. Oder Religiosität ist immer gleich und da hat man immer Probleme im Kopf. Amen. Там нельзя ни улыбаться, ни веселиться. Man darf dort sich nicht freuen. Man darf sich dort nicht lachen. Там определенный лексикон должен быть. Also dort ist ein bestimmtes Lexikon. Тебе нельзя говорить определенные слова. Du darfst keine bestimmten Dinge, also Worte aussprechen. Если ты вдруг сказал слово тупой, ты пошел в ад. Wenn du plötzlich ein Wort gesagt hast, dumm, dann bist du sofort in der Hölle. Потому что это нельзя. Denn man darf das nicht sagen. И такие люди, которые так говорят, они без проблем могут обманывать. Und solche Menschen, die sowas reden, die können ohne Probleme lügen. Они могут сплетничать. Sie können lästern. Но зато у них святой язык. Aber dafür haben sie eine heilige Sprache. И Иисус как раз вот таких людей обличал. Und genau solche Menschen hat Jesus überführt. И он говорил в Матфея 23:24, например. Und er hat zum Beispiel in Matthäus 23:24 gesagt. Он говорит: «Горе вам, фарисеи!» Er hat gesagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Вожди слепые, которые отсеивают из комара, но проглатывают верблюда. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Фарисеи, они соблюдали пост. Weißt du, die Pharisäer haben ihr Fasten eingehalten. Очень тщательно. Also sie haben das ganz genau richtig ausgeführt. И если они пили, например, из стакана. Also wenn sie zum Beispiel aus einem Glas getrunken haben. И вдруг заметили, что здесь комар. Und plötzlich bemerken, dass dort eine Mücke drin ist. Комар. Also eine Mücke. Это мясо. Das ist ja Fleisch. Комар – это мясо. Also eine Mücke ist doch Fleisch. И знаешь, что они делали? Und weißt du, was die gemacht haben? Они отцеживали этого комара. Also sie haben diese Mücke ausgesiebt. При всех, конечно, пока их люди also видели. Also vor allem, solange sie alle Leute gesehen haben. Они говорили, комар. Sie haben gesagt, Mücke. Я даже комар не буду кушать. Ich werde nicht einmal eine Mücke essen. И так это демонстративно Und делали. Und die haben das so demonstrativ gemacht. Ну ты выкидываешь комар, потому что ты нормальный человек, не хочешь пить его с Also комаром. Du als normaler Mensch tust das ja wegschmeißen, weil du ja das nicht essen willst. А они это делали, чтобы показать людям, мы постимся. Aber die haben das demonstrativ vor den Leuten gemacht, um zu zeigen, dass die fasten. И при этом они проглатывали верблюда, говорит Иисус. Aber dabei sagt hier Jesus, dass sie Kamele verschluckt haben. Верблюда жрали. Sie haben Kamele gefressen. Но комара отсеивали. Aber eine Mücke haben sie ausgesiebt. Смотри, как Иисус смеется здесь над ними. Schau, wie Jesus sie hier auslacht. Okay, это okay. То, что Иисуса всегда раздражало. Das ist das, was Jesus immer gereizt hat. И он называл их гробами вонючими. Und er hat sie als stinkende Gräber genannt. Смердит внутри, говорит, гроб. Und er sagt, da drin ist alles, stinkt alles. А снаружи красивые. Aber außen ist schön. И он говорит, они слепые. Er sagt, die sind blind. Безумцы. Die sind Wahnsinnige. И Иоанн Креститель обзывал и говорил, отродье змеиное. Also Johannes der Täufer hat sie ein Schlangen Brut genannt. Слышал об этом? Hast du das schon mal gehört? Это не было против простых людей. Das war nicht gegen einfache Menschen. Но это было против религиозных людей. Aber das war gegen die religiösen Menschen. Которые так все усложняли. Die alles so verkompliziert haben. И они закрывали путь в Царствие Божие людям, поэтому Иисус становился против них. Und sie haben den Menschen, den einfachen Menschen, den Weg in Gottes Reich versperrt, deswegen hat sich Jesus gegen sie gestellt. И эти заповеди, которые они соблюдали постоянно, это было так тяжело. Und diese Gebote, die sie ständig eingehalten haben, das war so schwer. И они показывали, когда они носили вот эти вот всякие такие чемоданчики у себя на голове. Sie haben damit, sie haben gezeigt, dass sie diese Köfferchen auf ihrem Kopf getragen там haben. Заповеди. Also dort waren die Gebote versteckt. И люди смотрели на них и думали. Und die Menschen haben sie sich angesehen. Вот это такие, вот такими мы должны быть, если мы хотим попасть в Царствие Божие. So sollten wir sein, wenn wir in Gottes Reich gelangen wollen. О, вот так нам нужно молиться, как они на каждом углу. So sollen wir beten wie sie an jeder Ecke. А иначе мы не попадем в Царствие Божие. Ansonsten werden wir in Gottes Reich nicht gelangen. И они, эти святые люди говорили, да, да. Und diese heiligen Menschen haben gesagt, ja, ja. Вот, не исполнишь, как я, не also, пойдешь в Царствие Божие. Also, wenn du dich genauso nicht ausführen wirst, dann wirst du nicht ins Gottesreich gehen. И потом Иисус вдруг заявляет. Und dann sagt Jesus plötzlich. Он смотрит на рыбаков. Er schaut sich die Fischer an. И говорит, если ваша праведность. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit. Не превзойдет праведности фарисеев. Wird nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer übersteigen, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes reingehen können. Больше, их, also wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr wird wie ihre, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes reingehen können. Und diese Fischer standen so. Was? Как? Wie? Sie haben solche langen Bärte. Это нам надо еще длиннее бороду отрастить. А, müssen wir jetzt auch noch so einen langen Bart züchten? Да. Они в черных одеждах такие. Sie haben so schwarze Kleidung an. Это нам надо еще чернее одежду одеть. Sollen wir noch eine schwärzere Kleidung anziehen? Как мы можем еще стать wie, праведничем? Wie können wir noch gerechter werden? Чем эти святые люди? Als die, wie diese Heiligen. И Иисус ответил. Und Jesus antwortete ihnen. Подозвал девочку или мальчика. Er hat einen Jungen oder ein Mädchen zu sich gerufen. Говорит, вот видите это дитя. Er sagt, schaut mal dieses Kind an. Если кто-то не умалится, как дитя, не войдет в Царствие. Wenn jemand nicht so klein wird wie dieses Kind, dann der wird nicht ins Gottesreich reinkommen können. Вот такими надо быть. Also so sollte man sein. Детьями, детьми. Wie Kinder, als Kinder. Простыми. Einfach. Amen. Amen. Простота во Христе. Die Einfalt im Christus. И религия, она стала воевать против Иисуса. Und die Religiosität hat angefangen gegen Jesus zu kämpfen. И религия распяла Иисуса. Und Religiosität hat Jesus gekreuzigt. Okay. Это okay. Как раз вот эти вот святые люди. Genau diese heiligen Menschen. Они распяли Христа. Die haben Christus gekreuzigt. И религия всегда пыталась подставить подножку Иисусу. Und Religiosität hat immer versucht, Jesus ein Bein zu stellen. А ловушку ему сделаем. Oder in eine Falle zu stellen. И они посовещались и сказали. Und die haben miteinander sich beraten und dann sagten sie. И приходят к Иисусу. Dann kommen sie zu Jesus. И говорят, позволительно ли давать подать кесарю? Und haben gefragt, ist das denn erlaubt, dem Cäsar Steuern zu zahlen? Aha. И они стояли, думали, шахмат. Und sie haben sich so gedacht, naja, jetzt haben wir ihm eins ausgewischt. Теперь Schachmat. Все. Теперь все. Jetzt ist alles. И они знали, что если Иисус ответит или да, или нет, sie wussten, wenn Jesus sagte ja oder nein, в обоих вариантах он проиграл. Dann ist er bei beiden Varianten liegt er falsch bei beiden Varianten. Если он скажет платить, подать кесарю, wenn er sagt, man soll die Steuern dem Cäsar zahlen, весь народ, который слышал это, dann wird das ganze Volk, der das hört, они ненавидели кесаря, denn sie haben den Cäsar gehasst. Они не хотели платить подати. Sie wollten ihm keine Steuern zahlen. Но если он сказал, не надо платить, aber wenn er sagen würde, ihr braucht nicht zahlen, там стоят рядом солдаты. Dort nebendran stehen Soldaten. Это авторитет, высший авторитет власти. Und das war das höchste Autorität damals bei der Macht. Das war политическая власть. Das war die politische größte Macht damals. И они думали, шахмат. Und sie haben gedacht, Schachmatt, wir haben ihn eins ausgewischt. Эти умники, они не знали Иисуса. Also diese Besserwisser kannten Jesus nicht. Иисус умел закрывать рты всем умникам. Jesus hat die Fähigkeit gehabt, jedem Besserwisser den Mund zuzumachen. И он сказал, ну-ка принесите мне монетку. Er hat gesagt, bringt mir mal ein Stück, ein Silberstück. Да, динар. Silberstück, ein Dinar. И говорит, ну-ка посмотрите, что там на за изображение. Schaut mal, was ist dort abgebildet. Чье изображение? Wem gehört diese Abbildung? Эти фарисеи. Und die Pharisäer so? Кесаря. Das ist Cäsar seine Abbildung? Да, давайте кесарю кесарево, Боже Богу. Dann gibt dem Cäsar seins und Gott seins. Halleluja. Halleluja. Вот это была бомба. Das war eine Bombe. Они были раздражены. Sie waren richtig gereizt. И следующая ловушка. Und dann die nächste Falle. Они поймали женщину, взятую в прелюбодеянии. Also sie haben eine Frau erwischt bei dem Ehebruch. И тащат ее к Иисусу. Und zerren sie zu Jesus. И говорят, Иисус. Und sagen, Jesus. В законе Моисеевом написано. In Mose, seinem Gesetz, steht geschrieben. Таких надо побивать камнями. Also solche sollte man steidigen. А ты что скажешь? Und aber was sagst du dazu? И они стояли. Und sie stehen da und warten. Jesus, он даже не смотрит на них. Aber Jesus schaut sie nicht einmal an. Что-то пишет там на песке. Er schreibt was im Sand. Знаешь, они ее взяли тепленькую еще. Weißt du, sie haben sie in flagranti erwischt. Да, noch. И вот она стоит, она уже готова принять камни. Also sie steht schon da und ist bereit, sich auf sich diese Strafe zu nehmen. А Иисус не смотрит ни на кого. Aber Jesus schaut auf niemand. И потом он вдруг говорит, und dann sagt er plötzlich, кто из вас без греха? Wer von euch ist ohne Sünde? Первый брось в нее камень. Dann soll der als erstes einen Stein werfen. И дальше пишет на песке. Und dann schreibt er weiter im Sand. Он видел насквозь этих людей. Er hat diese Menschen durchschaut. А он видел, как они все заигрывали, флиртовали. Also er hat gesehen, wie sie alle geflirtet haben. И блудили. Und wie sie Ehebruch begangen haben. Эти мужики святые. Also diese heiligen Männer. И ты знаешь, что-то произошло. Weißt du, dann geschah was. И один за другим. Und eine nach dem anderen. Начиная от старшего, кончая младшим. Angefangen bei dem Größten und bei dann der Kleinste. Все исчезли. Alle sind verschwunden. И тогда Иисус поднимает голову. Und dann hebt der Jesus seinen Kopf. И говорит, женщина. Und sagt, Frau. Она дрожит. Und sie zittert alle komplett am Körper. Она говорит, где твои обвинители? Und sagt, wo sind deine Beschuldiger? Где они? Wo sind die? Она говорит, нет. Und sie sagt, es ist keiner da. Никто не осудил тебя? Keiner hat dich verurteilt? Он говорит, нет. Und sie sagt, nein. Говорит, и я не осуждаю тебя. Dann sagt er, ich verurteile dich auch nicht. Иди. Geh. И впредь не греши. Und du von nun an nicht mehr sündigen. Как все просто. Wie alles so einfach ist. Эй, это гениально. Das ist genial. Это просто. Das ist einfach. И это так чисто. Und es ist so rein. И так глубоко. Es ist so tief. Знаешь, это раздражало фарисеев. Weißt du, und das hat die Pharisäer gereizt. И они готовы были убить Иисуса. Und sie waren bereit, sogar Jesus zu töten dafür. И они это сделали. Und sie haben das auch getan. Знаешь, религия, она агрессивная вещь. Weißt du, Religiosität, das ist eine sehr aggressive Sache. Религия агрессивна. Also Religiosität ist aggressiv. Вообще любая религия агрессивна. И überhaupt jede Religion ist aggressiv. Amen. Religion oder Religiosität? Religion. Religion. Христианская, мусульманская, буддийская, ob как das хочешь. Christlich, buddhistisch, muslimisch ist oder islamisch. Религия агрессивна. Also Religion ist aggressiv. Знаешь, Иисус, он готов был умереть за нас. Weißt du, Jesus war bereit für uns zu sterben. А религия готова была убить его. Und die Religion war bereit, ihn zu töten. Слышишь? Все фантастически просто. Alles ist einfach fantastisch einfach. Einfach, fantastisch, einfach. Halleluja. Fantastisch, einfach. Amen. Fantastisch, einfach. Es ist einfach fantastisch. Yeah. Хочешь спасения? Willst du eine Rettung? Покайся. Dann bekehre dich. Хочешь исцеления? Willst du eine Heilung? Принимай. Dann nimm es an. Хочешь процветать? Willst du gedeihen? Сей. Dann sehe. Сегодня мы слышали, сей щедро. Wir haben heute gehört, du reichlich sehen. Давай десятину. Gib deinen Zehnten. Нет проблем, будешь процветать. Kein Problem, dann wirst du gedeihen. Хочешь благословения? Willst du ein Segen? Благословляй. Dann segne selbst. Как просто все. Wie einfach alles ist. И хочешь быть в Царстве Божьем? Willst du im Gottesreich sein? Стань как дитя. Dann werde wie ein Kind. Точка. Schluss. Как просто. Wie einfach alles ist. И чем больше ты познаешь Иисуса, und je mehr du Jesus erkennst, тем проще твои слова, je einfacher sind deine Worte, тем проще и сильнее твои действия, je einfacher und stärker sind deine Taten, понимаешь? Чем ближе ты к Иисусу, je näher du zu Jesus bist, чем дальше от Иисуса, je weiter du von Jesus bist, тем сложнее все, denn dann wird alles komplizierter, тем сложнее молитва, desto komplizierter ist das Gebet, тем сложнее прийти в церковь, desto schwieriger ist es, in die Gemeinde zu kommen, тем сложнее здесь прославлять Бога, desto schwieriger ist hier, Gott zu preisen. Вообще все такое сложное. Und überhaupt, denn es wird alles kompliziert. Amen. Amen. Но чем ближе к Иисусу, aber je näher zu Jesus, все просто. Dann ist alles einfach. Amen. Amen. Потому что Бог максимально простой. Denn Gott ist maximal einfach. И это правда. Und das ist so. Все, кто приходили к Иисусу, alle, die zu Jesus kamen, находили ответ, haben eine Antwort bekommen. Amen. Там gefunden. Приходил какой-то Никодим, учитель великий. Zum Beispiel der Nikodemus, der große Lehrer. Он боялся, поэтому пришел ночью. Er hat Angst gehabt, deswegen kam er nachts. Иисус ему все объяснил. Jesus hat ihm alles erklärt. И когда приходили какие-то рыбаки, und als irgendwelche Fischer zu ihm kamen, Иисус им тоже что-то показывал, и они все понимали. Jesus hat ihnen irgendwas gezeigt und sie haben auch alles begriffen. Даже слепые, которые ничего не видели, и то понимали. Sogar die Blinden, die nichts gesehen haben, die haben sogar verstanden. Работник финансам-то покаялся точно так же, как и блудница. Also ein Finanzbeamter hat genauso sich bekehrt wie eine Prostituierte. Иисус был простым. Denn Jesus war einfach. И он остался простым. Und er blieb auch einfach. Halleluja. Halleluja. И к нему можно легко прикоснуться. Und man kann ihn leicht berühren. Amen. Amen. Знаете, как эта женщина, которая сама себе она решила, как только я прикоснусь, я выздоровею. Wie diese Frau für sich beschlossen hat, wenn ich nur ihn am Saum berühre, dann werde ich geheilt werden. Ja, она так тайно прокралась к нему. Und sie hat sich so heimlich zu ihm durchgedrungen. И ты знаешь, это сработало. Und weißt du, es hat funktioniert. Даже без санкций, без разрешения Иисуса. Ohne Sanktionen, ohne die Erlaubnis von Jesus. То есть Иисус не санкционировал это исцеление. Also Jesus hat diese Heilung nicht erlaubt. Он не благословлял ее, also не возлагал руки. Er hat auf sie keine Hände draufgelegt. Женщина просто прикоснулась. Die Frau hat ihn einfach nur berührt. И Иисус почувствовал. Jesus fühlte das. Он говорит, кто прикоснулся? Und sagte, wer hat mich berührt? Как это? Мы все рядом с тобой, все тебя касаемся. Und alle sagten, wir sind doch alle bei dir nebendran, wir berühren dich alle doch. Иисус был такой простой, что его можно было просто прикоснуться к нему. Weißt du, Jesus war so einfach, dass man ihn einfach nur berühren konnte. У него не было группы заслона. Also er hat keine Ordnung um sich gehabt. Телохранителя also не было. Beschützer um ihn. Ага, и эта женщина, она прикоснулась, забрала у него исцеление. Und diese Frau berührte ihn und hat ihre Heilung mitgenommen. Без того даже, что Иисус это знал. Ohne das, dass Jesus das davon Ahnung hatte. Wow. Смотри, как можно просто получить свое исцеление. Schau her, wie man einfach seine Heilung bekommen kann. Вера, она работает просто. Denn der Glaube funktioniert einfach. И Господь хочет, чтобы ты прикоснулся к нему. Und der Herr möchte, dass du ihn berührst. Я хочу, чтобы ты прикоснулся к нему. Also ich möchte, dass du ihn berührst. Чтобы мы прикоснулись к нему вместе. Dass wir alle gemeinsam ihn berühren. И все. Und das ist alles. Dann пойдем домой, больше нам ничего не надо. Dann gehen wir nach Hause, dann brauchen wir nichts mehr. Amen. Ты слышишь? Amen. Hörst du das? Halleluja. Halleluja. И Господь, Он учит этой простоте. Und der Herr lehrt uns diese Einfalt. И нам нужно много еще разрушить в своем разуме, что мешает Богу. Und wir müssen noch einiges in unserem Verstand zerstören, damit wir diese Einfalt bekommen. Да, потому что тут уже кое-что насобиралось. Denn es hat sich was eingesammelt bereits. Okay. Okay. И вот это надо убрать. Und das sollte man wegtun. Выкинуть. Rausschmeißen. Знаешь, Давид, он был любимцем у Бога. Weißt du, der David war ein Liebling Gottes. Да, Библия говорит, что он был человек по сердцу Бога. Die Bibel sagt, dass der David nach dem Herzen Gottes war. Если Библия так говорит, это о чем-то говорит. Und wenn die Bibel was, wenn die Bibel das sagt, dann sagt das was. Okay. Он был человеком по сердцу Бога. Also er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Его Бог любил. Und Gott liebte ihn. И он знал характер Бога. Und er kannte den Charakter Gottes. Однажды, однако, что-то произошло. Aber eines Tages passierte was. Да, и он это не мог понять. Und er konnte das nicht verstehen. И это что-то мы сейчас прочитаем. Und dieses etwas werden wir jetzt vorlesen. Mm-hmm. Ну, пока что вот только... 2 Samuel? Да, 2 Самуила, 6 глава. Also 2 Samuel 6. И речь идет здесь о ковчеге. Und die Rede geht hier jetzt über die Bundeslade. Когда ковчег ввозили в город Иерусалим. Als man die Lade nach Jerusalem reinbrachte. Они использовали коров и телеги. Also sie haben die Kühe und die Pritschen dazu gebraucht. И вот ковчег стоял на телеге. Und die Lade stand auf dieser Pritsche. И когда коровы ехали или волы ехали, ковчег наклонился и почти упал. Und als die Lade transportiert wurde, ist die ein bisschen gekippt, weil die Kühe das irgendwie gezogen haben. Да, и вдруг этот человек, который стоял рядом, он поддержал ковчег. Und plötzlich hat der Mann, der neben der Lade gestanden ist, hat diese Lade aufgefangen. Этот человек, его звали Оза. Der hatte, wie heißt er auf Deutsch? Оза? Ага, и это был... Оза. И это был друг Давида. Und das war der Freund vom David. И как он коснулся ковчега, он умер. Aber sobald die Lade berührte, ist gestorben. И Давид, он не понял. Und David hat das nicht begriffen. Он испугался. Er hat sich erschrocken. 9 стих мы читаем. Wir lesen das in dem Vers 9. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» Und der David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach: «Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen?» Он испугался, потому что он такого не знал. Er hat plötzlich Angst bekommen, weil er das nicht, er hat sowas noch nie erlebt. И он отправляет ковчег какому-то простому человеку. Und er schickt diese Lade zu irgendeinem einfachen Menschen. Абдинар его звали. Der heißt Obed. Ага, это был обычный человек, бедняк. Das war Obed-Edom, das war ein einfacher Mensch, ein armer Mensch. И вот это искушение возникло у Давида, как у Израиля, знаете? Und diese Versuchung kam beim David auf, wie auch beim Israel. Когда Израиль увидел, что Бог такой святой, они сказали: «Моисей, ты лучше с ним сам разговаривай». Als Israel gesehen hat, dass Gott so heilig ist, hat es gesagt: Mose, ja? Да, Mose, да. Sprich selber mit Gott. А мы тебя будем слушать. Aber wir werden auf dich hören. Так что вот ты, пожалуйста, сам там с Богом разбирайся, а мы also, тебя будем слушать. Mach du alles mit Gott fertig, aber sprich dann du lieber mit uns. И Давид, он попал в такое же искушение. Und der David kam auch in so eine Versuchung. Он говорит: «О, Бог слишком святой». Oh, Gott ist viel zu heilig. И поэтому пусть он лучше там где-то будет, а я буду здесь. Deswegen soll er irgendwo dort sein, aber ich werde hier sein. Я не хочу, чтобы он заходил ко мне в дом. Ich möchte nicht, dass er in mein Haus reingeht. Помнишь? Kannst du dich erinnern? Как Петр однажды увидел святость Иисуса. Als Petrus eines Tages mal die Heiligkeit Jesu gesehen hat. Он увидел этот очень страшный улов рыбы. Er hat diesen großen Fang von Fisch gesehen. И сказал: «Выйди от меня, Господи». Dann hat er gesagt: «Herr, lass mich in Ruhe». Потому что я человек грешный. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Знаешь, мы иногда попадаем в такое искушение. Weißt du, wir kommen manchmal in so eine Versuchung. Когда мы видим, насколько святой Бог. Wenn wir sehen, wie heilig Gott ist. Мы говорим: «О, Господи, не-не-не, подожди». Wir sagen: Oh, Herr, nein, warte. Эй, лучше мы с тобой на дистанции будем. Lass uns lieber auf Distanz miteinander sprechen. Я тебе буду молиться. Ich werde zu dir beten. И иногда в церковь ходить. Manchmal in die Gemeinde kommen. И денежки иногда давать. Und werde ab und zu mal auch dir Geld geben. Но извини, а все остальное, оно как-то вот не для тебя. Aber tut mir leid, aber alles andere ist nicht so für dich. И это вот искушение было у Давида. Он не захотел Бога впускать к себе в дом. Und in diese Versuchung kam auch David. Er wollte Gott nicht in sein Haus reinlassen. Он испугался. Er hat sich erschrocken. Знаешь, и вот что-то здесь Господь, он хотел научить Давида. Und etwas wollte Gott dem David hier beibringen. И Давид стал изучать этот вопрос. Und der David fing an, diese Frage zu studieren. И оказывается, Библия говорила, что ковчег нужно было носить на плечах. Und wie herausgefunden hat, sollte man die Bundeslade auf den Schultern tragen. Плечи. Auf den Schultern. Никаких механизмов. Also keine nicht mit mechanischen Dingen. Нельзя было применять какую-то систему. Also man dürfte kein System dazu anwenden. И эти телеги. Und diese Pritschen. Это как попытка такая вот принести автоматически Божье присутствие в жизнь. Das war so ein Versuch, Gottes Gegenwart in sein Leben reinzubringen. А Бог говорит: не-не-не. Aber Gott sagt: nein. Только люди. Nur die Menschen. Только по благодати может прийти присутствие мое. Nur durch meine Gnade kann meine Gegenwart kommen. Присутствие Бога нельзя каким-то методом привести в свою жизнь. Also die Gegenwart Gottes kann man nicht durch irgendeine Methode ins Leben Никакими bringen. Обрядами. Also keine Rituale. Никакими фразами, такими молитвенными особыми. Mit keine besonderen Phrasen oder Gebetsphrasen. Понимаешь? Это пытается сделать религия всегда. Das versucht immer die Religion zu machen. Через какие-то действия. Durch irgendwelche Bewegungen, durch irgendwelche Dinge. Особые какие-то там знаки. Also besondere Zeichen. Тогда Бог приходит. Нет. Dann kommt Gott. Nein. Нет. Это только по благодати. Das ist nur durch die Gnade. И вот Давид, он должен был это понять. Und David musste das begreifen. И когда он это понял? Und als er das verstand, он услышал, что у этого парня, у этого Авидара, у него происходит благословение в доме. Hat er gehört, dass bei diesem Obed-Edom ein Segen im Haus ist. Как раз у того бедняка, к которому пришел ковчег, там благословение. Genau bei diesem armen Mann kam der Segen ins Haus, weil die Lade dort war. И люди начинают говорить, когда Авидар понял, что к нему прибыл ковчег. Und die Menschen fingen an zu sagen, als die Lade ins Haus vom Obed-Edom reinkam. То он понял, что все, надо теперь жить только свято. Dann hat er begriffen, dass man nur heilig leben sollte. Потому что к нему прибыл такой ядерный чемоданчик. Denn bei ihm, zu ihm nach Hause kam so ein Atomkoffer. Если он что-то сделает неправильно, крышка. Also wenn er was falsch macht, dann ist es vorbei. Бум, взрыв, все, нет dann ничего. Kommt eine Explosion, dann wird Потому nichts mehr da sein. Оза умер из-за этого. Denn Оза starb wegen dem. И этот Авидар, он говорит, спасибо за подарок, я бы лучше бы его не принимал. Und Obed-Edom hatte sich so gedacht, Dankeschön für dieses Geschenk, aber lieber hätte ich den nicht angenommen. И вот люди, они начинают так думать. Und die Menschen fangen an so zu denken. Авидар стал ходить на цепочках вокруг ковчега. Und der Obed-Edom fing an, auf den Zehenspitzen um die Lade rumzulaufen. Его дети перестали курить сигареты. Seine Kinder haben aufgehört zu rauchen. Никто не ругался дома. Keiner hat mir geschimpft zu Hause. Потому что все боялись, что Бог их прибьет. Denn alle haben Angst gehabt, dass der Gott sie erschlägt. Нет. Nein, nein. Библия говорит как раз наоборот. Die Bibel sagt, genau umgekehrt ist das. Авидар вообще не был здесь при чем. Denn Obed-Edom hat hier eigentlich keine Rolle gespielt. Но написано, что благословил Бог дом его из-за ковчега. Aber es steht geschrieben, dass Gott sein Haus wegen der Lade gesegnet hat. Только из-за того, что как раз этот ковчег прибыл к нему домой. Но genau wegen der Lade. Из-за его присутствия. Nur wegen seiner Gegenwart. Пришло благословение в дом этого человека. Kam der Segen in das Haus von diesem Mann. Не из-за его поведения. Nicht wegen seinem Verhalten, sondern wegen der Lade. Hör das jetzt bitte raus. Присутствие Божие, оно делает твою жизнь плодоносным. Denn Gegenwart Gottes macht dein Leben erfolgreich. Успешным. Das macht fruchtbar. Как у этого Авидара. Wie bei diesem Obed-Edom. Морковка стала расти в два раза больше. Seine Möhren haben angefangen doppelt so groß zu wachsen. Скот стал размножаться по-сумасшедшему. Und sein Vieh fing an wahnsinnig sich zu vermehren. И все больные исцелились в доме. Und alle die krank waren, sind geheilt worden. Wow, это было то, что услышал Давид. Das ist das, was David hörte. И когда он это услышал, он говорит: Бог, я хочу, чтобы ты пришел ко мне быстрее. Und als er das gehört hat, dann sagt er: Gott, ich möchte, dass du so schnell wie möglich zu мир kommst. Срочно ко мне его, этот ковчег. Ganz eilig diese Lade zu mir. Когда мы так реагируем, мы делаем правильно. Also wenn wir so reagieren, handeln wir richtig. Мне нужно присутствие Господа. Ich brauche Gegenwart Gottes. В моем доме. In meinem Haus. И когда в этот раз ковчег понесли правильно. Und wenn wir, als sie dieses Mal die Lade richtig getragen haben, на плечах, auf den Schultern, David написано, он прыгал, скакал со всей силы. Es steht geschrieben, dass der David auch richtig hüpfte. Со всей силы! Der hat das richtig aus all seiner Kraft gehüpft. Okay, понимаешь? Verstehst du? То есть, когда ты здесь так делаешь, это не со всей силы. Also, weißt du, wenn du so hier machst, dann ist das nicht die ganze Kraft oder nicht deine ganze Lust. Он скакал со всей силы. Aber er hüpfte wie ein Hüpfer. И когда Мелхола, его жена, увидела, как он так прыгает, als seine Frau, die, Мелхола, Michael das gesehen hat, да, она просто в ужас, в жар бросила. Also sie, и wurde warm und heiß. Потому что он был в такой юбочке, короче. Denn er hat so ein Röckchen gehabt, so ein kurzes Röckchen. И он так прыгал. Und er hüpfte как so ребенок такой. Wie ein Kind. И это, вот это как раз то, что раздражает религию. Genau das ist das, was Religion reizt. Reizt. Мелхола, она потом очень культурно, сдержанно встретила Давида. Also die Michael hat dann ganz beherrscht den David empfangen. И она так смотрела. Und sie hatten so angesehen. И говорит, und sagte, ай-яй-яй. Как отличился сегодня царь израильский? Wie hat sich heute der Israel, König vom Israel gezeigt? Как он отличился? Der hat sich wirklich скакал так перед девчонками. Also er hat sich, er ist gesprungen vor den Mädels. Как какой-то пустой человек, она сказала. Also wie ein leerer Mensch oder wie ein leichtfertiger Mensch. Да, такой leichtsinniger. Oder leichtsinniger Mensch. Так она сказала. So hat sie es zu ihm gesagt. И Библия говорит, у Мелхолы не было больше детей. Und die Bibel sagt, dass die Michal keine Kinder mehr gehabt hat. Она стала бесплодной. Also sie wurde unfruchtbar. Услышь это. Hör das bitte heraus. Милхола, она как и Саул, как ее папа. Also die Michal genauso wie ihr Vater Saul. Ходила перед людьми. Sie ging vor den Menschen. А что люди говорят? Aber was sagen die Menschen? А что люди скажут? Aber was werden die Menschen über mich sagen? Вот религия, она всегда пытается впечатлить людей, но не Бога. Also die Religion, die versucht immer die Menschen zu beeindrucken anstatt Gott. Религию интересует, а что подумают обо мне люди? Die Religion denkt sich immer, was werden die Menschen über mich denken? Как ручки надо держать? Wie soll ich die Hände halten? Как надо молиться правильно? Wie soll ich richtig beten? И какие-то вот процедуры, процессии там делать? Oder irgendwelche Prozeduren und Prozessionen machen? На венчание как надо зайти? Wie soll man bei der Trauung reingehen? Зачем это? Wofür das Ganze? Тебе нужно впечатлить Господа, а не du людей. Musst deinen Herrn beeindrucken und nicht die Menschen.